Zweiter Teil: Wirtschaftsleben. 1. Mose Kapitel 25. Da nun die Zeit kam, dass sie, Rebekka, gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau wie ein Fell, und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau, und sie hießen ihn Jakob. 60 Jahre alt war Isaak, da sie geboren wurden. Und da nun die Knaben groß wurden, ward Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde, Jakob aber ein sanfter Mann und blieb in den Hütten. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Weidwerk, Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, »Lass mich kosten das rote Gericht, denn ich bin müde.« Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach, »Verkaufe mir heute deine Erstgeburt.« Esau antwortete, »Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir denn die Erstgeburt?« Jakob sprach, »So schwöre mir heute.« Und er schwur ihm und verkaufte also Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht, und er aß und trank und stund auf und ging davon. Also verachtete Esau seine Erstgeburt. Kapitel 27. Und es begab sich, da Isaak alt war worden und seine Augen dunkel wurden zu sehen, rief er Esau, seinem älteren Sohn, und sprach zu ihm, »Mein Sohn!« Er aber antwortete ihm, »Hier bin ich.« Und er sprach, »Siehe, ich bin alt worden und weiß nicht, wann ich sterben soll. So nimm nun dein Geräte, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und fahre mir ein Wildbret und mache mir ein Essen, wie ich's gern habe, und bring mir's herein, dass ich esse, dass dich meine Seele segne, wenn ehe ich sterbe.« Rebekka aber hörte solche Worte, die Isaak zu seinem Sohne Esau sagte. Und Esau ging hin aufs Feld, dass er ein Wildbret jagte und heimbrächte. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn, »Siehe, ich habe gehöret deinen Vater reden mit Esau, deinem Bruder, und sagen, bringe mir ein Wildbret und mache mir ein Essen, dass ich esse und dich segne vor dem Herrn, ehe ich sterbe. So höre nun, mein Sohn, meine Stimme, was ich dich heiße. Gehe hin zur Herde und hole mir zwei gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er es gern hat. Das sollst du deinem Vater hereintragen, dass er esse, auf dass er dich segne vor seinem Tod.« Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka, »Siehe, mein Bruder Esau ist rau, ich bin glatt. So möchte vielleicht mein Vater mich begreifen und würde vor ihm geachtet, als ob ich ihn betrügen wollte, und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen.« Da sprach seine Mutter zu ihm, »Der Fluch sei auf mir, mein Sohn, gehorche meiner Stimme, gehe und hole mir.« Da ging er hin und holte und brachte es seiner Mutter. Da machte seine Mutter ein Essen, wie sein Vater gerne hatte, und nahm Esaus, ihres älteren Sohnes, köstliche Kleider, die sie bei sich im Hause hatte, und zog sie Jakob an, ihrem jüngeren Sohn. Aber die Felle von dem Böcklein tat sie um seine Hände und wo er glatt war am Halse, und gab also das Essen mit Brot, wie sie es gemacht hatte, in die Hand Jakobs, ihres Sohnes. Und er ging hinein und sprach, »Mein Vater!« Er antwortete, »Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn?« Jakob sprach zu seinem Vater, »Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Steh auf, setze dich und iss von meinem Wildbret, auf das mich deine Seele segne.« Isaak aber sprach zu seinem Sohn, »Mein Sohn, wie hast du so bald gefunden?« Er antwortete, »Der Herr, dein Gott, bescherte mir's.« Da sprach Isaak zu Jakob, »Tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich begreife, ob du seist mein Sohn Esau oder nicht.« Also trat Jakob zu seinem Vater Isaak, und da er ihn begriffen hatte, sprach er, »Deine Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände.« Und er kannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie Esaus, seines Bruders Hände, und segnete ihn. Und sprach zu ihm, »Du bist mein Sohn Esau?« Er antwortete, »Ja, ich bin's.« Da sprach er, »So bringe mir her, mein Sohn, zu essen von deinem Wildbret, dass dich meine Seele segne.« Dann brachte er ihm's, und er aß, und trug ihm auch Wein hinein, und er trank. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm: »Komm her und küsse mich, mein Sohn.« Er trat hinzu und küsste ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach: »Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie ein Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Taue des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korns und Weines die Fülle. Völker müssen dir dienen und Leute müssen dir zu Fuße fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Kinder müssen dir zu Fuße fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer dich segnet.« Als nun Isaak vollendet hatte den Segen über Jakob und Jakob kaum hinausgegangen war von seinem Vater Isaak, da kam Esau, sein Bruder, von seiner Jagd und machte auch ein Essen und trug's hinein zu seinem Vater und sprach zu ihm: »Steh auf, mein Vater, und iss von dem Wildbret deines Sohnes, dass mich deine Seele segne.« Da antwortete ihm Isaak, sein Vater: »Wer bist du?« Er sprach: »Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn.« Da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr und sprach: »Wer ist denn der Jäger, der mir gebracht hat, und ich habe von allem gegessen, ehe du kamest, und habe ihn gesegnet? Er wird auch gesegnet bleiben.« Als Esau diese Rede seines Vaters hörte, schrie er laut und ward über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater: »Segne mich auch, mein Vater.« Er aber sprach: »Dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen hinweg.« Da sprach er: »Er heißt wohl Jakob, denn er hat mich nun zweimal untertreten. Meine Erstgeburt hat er dahin, und siehe, nun nimmt er auch noch meinen Segen.« Und sprach: »Hast du mir denn keinen Segen vorbehalten?« Isaak antwortete und sprach zu ihm: »Ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt, und alle seine Brüder habe ich ihm zu Knechten gemacht. Mit Korn und Wein habe ich ihn versehen. Was soll ich dir noch tun, mein Sohn?« Esau sprach zu seinem Vater: »Hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne auch mich, mein Vater,« und hub auf seine Stimme und weinte. Da antwortete Isaak, sein Vater, und sprach zu ihm: »Siehe da, du wirst eine Wohnung haben ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des Himmels von oben her. Deines Schwertes wirst du dich nähren und deinem Bruder dienen. Und es wird geschehen, dass du auch ein Herr und sein Joch von deinem Halse reißen wirst.« Und Esau war Jakob gram um des Segens willen, damit ihn sein Vater gesegnet hatte, und sprach in seinem Herzen: »Es wird die Zeit bald kommen, da man um meinen Vater Leid tragen muss, dann will ich meinen Bruder Jakob erwürgen.« Da wurde Rebekka angesagt, diese Worte ihres älteren Sohnes Esau, und schickte hin und ließ Jakob, ihren jüngeren Sohn, rufen und sprach zu ihm: »Siehe, dein Bruder Esau dräuet dir, dass er dich erwürgen will. Und nun höre meine Stimme, mein Sohn, mache dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban gen Haran und bleibe eine Weile bei ihm, bis sich der Grimm deines Bruders wende und bis sich sein Zorn wider dich von dir kehre und er vergesse, was du ihm angetan hast. So will ich danach schicken und dich von dannen holen lassen. Warum sollte ich euer beider beraubt werden auf einen Tag?« Und Rebekka sprach zu Isaak: »Mich verdrießt zu leben vor den Töchtern Het, wo Jakob ein Weib nimmt von den Töchtern Het wie diese, von den Töchtern des Landes, was soll mir das Leben?«